einen Kameraden. So ein wie ein Wessel bist du nicht. Der Schritt dreht durch die Straßen, das Lied klingt durch die Gassen. Aus Wessel verlass uns nicht. Aus Wessel verlass uns nicht. Wir hatten einen Kameraden, nein, wie du Rudolf Hess findest du nicht. War treu seinem Meide, stets hin zu jeder Zeit. Rudolf Hess, verlass uns nicht. Rudolf Hess, verlass uns nicht. Wir hatten einen Kameraden, so ein wie doch Adolf Hitler findest du nicht. Er war der Führer zur Zeit, war stolz wie diese Eiche. Adolf Hitler, verlass uns nicht. Adolf Hitler, verlass uns nicht. Einen Kameraden, nein, wie Himmler findst du nicht. Er baute die SS, schlug die Juden fest. Heinrich Himmler, verlass uns nicht. Heinrich Himmler, verlass uns nicht. Wir hatten einen Kameraden, ein die Goebbels findst du nicht. Seine Worte in jedem Zeite, war treu auf seinem Eide. Josef Goebbels, verlass uns nicht. Josef Goebbels, verlass uns nicht. Josef Goebbels, Adolf Hitler, Rudolf Hess. Aus Wessel, aus Wessel. Wir hatten einen Kameraden, nein, wie Göring findest du nicht. Er stand wie eine Eiche, treu dem deutschen Volke. Hermann Göring, verlass uns nicht. Hermann Göring, verlass uns nicht. Und all diese Kameraden, die treuen jener Zeit, sollen die Linken doch gegen sie schlagen. Wir werden sie immer ehren, so treu wie sie sein. So treu wie sie, so treu wie sie sein. Hitler aus Wessel, Hermann Göring, Josef Goebbels, Rudolf Hess. Und wir werden erst aufgeben, wenn die Judenbrut zerstört. Der Klang soll weiterleben, die Ideale wollen wir ehren, das Deutsche Reich ersteht. Das Deutsche Reich, das Deutsche Reich ersteht.